Die Natur ist ein offenes System, was der Landwirt auf seinen Acker gesät hat. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Nachbarschaft. Unter anderem in Europa werden Gentechnikpflanzen angebaut und die Europäische Union will Verbrauchern die Wahlfreiheit zwischen Nahrungsmitteln mit und ohne Gentechnik gewährleisten. Wie das nebeneinander bei der Anbauformen klappen könnte, das war Thema einer groß angelegten internationalen Studie, die in dieser Woche in Frankreich vorgestellt wurde. Heute diskutieren die Beteiligten aus der Landwirtschaft über die Ergebnisse und zugehört hat dabei Susanne Krause in Paris. Frau Krause, zunächst einmal die Ergebnisse. Wie stark ist denn die Vermischung, wenn Gentechnik und konventionelle Pflanzen nebeneinander wachsen? Da gibt es leider keine einfache Antwort auf die ganze Geschichte, weil das hängt von sehr vielen Faktoren ab, beispielsweise vom Profil der Landschaft, in dem es angebaut wird, von der Feldgröße, vom Saatgut und auch von Windbedingungen. Und es ist also unmöglich, da einen Pi mal Daumenwert zu sagen. Man kann sagen, grob gesprochen, dass normalerweise beim Grenzwert von 0,9% der an Gentech-Belastung laut EU-Regeln in konventioneller Nahrung sein dürfte. Ein Abstand von 50 Meter ausreichen könnte, aber das ist eine Faustformel, die in vielen anderen Regionen gar nicht mehr so hinhaut. Die EU sagt, 0,9% Gentechnikanteil ist tolerierbar. Was sagt denn die Wirtschaft dazu? Kommt die damit klar? Es ist so, dass im Rahmen der Ecoextra, so heißt diese Studie, die über 4 Jahre jetzt in sehr vielen Disziplinen durchgeführt wurde zur Koexistenz von Gentech- und Nicht-Gentech-Pflanzen, herausgefunden wurde, dass also die ersten Glieder der Kette der Nahrungsmittelproduktion, das heißt, es beginnt bei den Saatgutherstellern über die Bauern, dass da schon verlangt wird, dass die anliefern mit 0,1 Belastung, weil sich im Laufe der Nahrungsmittelproduzentenkette der Anteil von Gentech vermehren kann, summieren kann. Und um also den Grenzwert von 0,1% zu halten, muss am Anfang der Kette ein Grenzwert von 0,9 zu halten, für den Endverbraucher muss am Anfang ein Grenzwert von 0,1 eingehalten werden. Und ein Ergebnis der Studie ist, dass also unter den bisherigen Bedingungen, wenn dieser Grenzwert von 0,1 für den Beginn der Kette festgelegt wird, es nicht möglich ist, in bisheriger Form weiterzumachen, dass also ein Bauer seine Felder mit Gentech bestellt und die anderen Bauern drumherum nicht, sondern dann geht es dahin zu sagen, man muss also einen koordinierten Anbau von Gentech machen, entweder mit sehr weit voneinander isolierten Feldern, also von Gentech-Feldern zu herkömmlichen Maisfeldern oder in speziellen Regionen auch, dass also ein Gebiet speziell für Gentech-Anbau reserviert wird. Welches Echo hat das denn? Sind die Wirtschaftsbeteiligten damit einverstanden? Können die sich mit Gentechnik-freien und Gentechnikzonen anfreunden? Der internationale Verband der Bewegungen der Biobauern sagt natürlich strikt nein. Das hat er schon im Grundsatzpapier 2003 festgeschrieben und bei dieser Meinung bleibt er. Saatguthersteller und andere Landwirtverbände sagen, das ist alles eine Frage der Schwelle. Welcher Grenzwert wird herangezogen und daraus entstehen dann auch die Kosten, die das macht, die Koexistenz wirklich aufrechtzuerhalten, weil Koexistenz heißt ja auch, dass nicht genetisch verändertes Pflanzengut, Samengut, Pflanzen überhaupt weiterhin nicht verändert werden durch den Einfluss durch die Überkreuzung mit Gentechnik. Und da kann es also zu sehr hohen Kosten kommen. In Deutschland ist ja eine große Mehrheit der Bevölkerung gegen die Gentechnik in der Landwirtschaft. Wie läuft denn die Diskussion in Frankreich und anderswo über das Thema? In Frankreich hat Präsident Sarkozy im letzten Jahr schon kurz vor Beginn der Aussaat von Mais ein Memorandum ausgesprochen, ein Moratorium ausgesprochen, dass also Gentech-Anbau Mais Monsanto 810 verboten ist erstmal. Das ist auch in diesem Jahr weiter aufrechterhalten worden. Deutschland hat sich dem ja vor einigen Wochen angeschlossen. Es sind nicht die einzigen Länder in der EU und das versteht sich auch vor dem Hintergrund von Eurobarometern, die also immer wieder Verbraucherumfragen in ganz Europa durchführen und da schwankt also die Ablehnung der europäischen Bürger gegen Gentech zwischen 56% und 76%, also eine klare Mehrheit. Und das Interessante ist, Greenpeace Frankreich ist bei der heutigen Debatte auch anwesend und der Experte für Gentechnik bei Greenpeace Frankreich sagte mir, dass er also einiges aus dem Bericht, der 146 Seiten füllt, von der Studie Coextra nutzen wird, um jetzt bei der EU-Kommission Lobbyarbeit zu machen, Gentechnik überhaupt nicht zuzulassen.